Oh, du größenwahnsinniges Präfix. Mega, dass du, im wahrsten Sinne der Worte mir nichts, dir nichts, aus eh schon gewaltigem schier Unermessliches machst. Ja, wir wollen deutlich mehr von dir, wenn wir heraus aus unseren ganz persönlichen Einsamkeiten, den dilettantisch schwabernden Ausbeulungen, uns kategorisch eigener Mickrigkeit, bewundernd dein überdimensionales, vielleicht bloß Pseudo-Dasein konstatieren, als Gegenpol zu der, ach, wir öden, blöden Ereigniskonsumenten, denen wir kaum tatsächliche Mitspracherechte zugestehen können, uns zugewiesenen richtigen Randexistenz. Denn egal wie und wo wir es auch drehen und wenden, liebe Erde, die du uns notdürftig nur erträgt, du bist, was wir nie sind und ebenso wenig je sein werden, unabhängig der Behauptung infantiler Rauschpersonen, zumindest solange wir die wirr verstreuten Einzelteile des Gesamtmenschen betrachten. Doch Masse, in Idiotie vereint vielleicht halt doch.